Im nördlichen Katastrophengebiet in des Bezirks Nordhamgyong in der DVRK wurde ein Wunder geschaffen. In 100 und Dutzende Gebieten in der Stadt Pyeongchang und in den Kreisen Musan, Yunsa, Onsong, Gyeongwon und Gyeonghung, die durch den seit der meteorologischen Beobachtung nach der Befreiung Koreas beispiellosen Sturzregen schwer zerstört worden waren, wurden in gut 50 Tagen die fünfstöckigen, dreistöckigen und einstöckigen Wohnhäuser von mehr als 3000 Blöcken für 11.900 Familien neu aufgebaut. So entstanden auf der Ruine die sozialistisch geprägten schönen Straßen und die wunderschönen Dörfer in der Ära der Partei der Arbeit Koreas.